Abschnitt 22 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria zur Mühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript. Dritter Teil. Enno. Der lange Herbst war vorüber. Nun beherrschte bereits der schneearme, aber kalte Winter unsere Gegend. Die nördliche Mitte der Halbkugel. Die kleine Sonne wärmte gar nicht mehr und leuchtete noch weniger als zuvor. Die Natur warf die hellen Farben ab, erschien fahl und streng. Die Kälte schlich sich ins Herz, der Zweifel in die Seele ein und die Einsamkeit des Sprosslings aus einer anderen Welt wurde immer qualvoller. Ich suchte Enno auf, die ich seit langer Zeit nicht gesehen hatte. Sie empfing mich wie einen ihr nahestehenden lieben Menschen. Mir war, als durchbreche das strahlende Licht der nahegelegenen Vergangenheit die Winterkälte und die Nacht der Sorgen. Dann aber bemerkte ich, dass auch sie blass und vor Kummer erschöpft zu sein schien. In ihrem Verhalten und ihren Worten lag verborgener Gram. Wir hatten einander viel zu sagen, und einige Stunden vergingen für mich angenehm und gut, wie dies seit Nettis Abfahrt nicht mehr gewesen war. Als ich mich erhob, um heimzukehren, wurde uns beiden schwer ums Herz. »Wenn Ihre Arbeit Sie nicht hier festhält, so kommen Sie mit mir«, sagte ich. Enno ging sofort auf meinen Vorschlag ein. Sie nahm ihre Arbeit mit. Zu jener Zeit hatte sie nichts im Observatorium zu tun, trug einen ungeheuren Vorrat von Berechnungen zusammen und wir begaben uns in die chemische Stadt, wo ich Mannys Wohnung allein bewohnte. Allmorgendlich fuhr ich in meine Fabrik, die sich 100 Kilometer, also eine halbe Wegstunde, entfernt befand. Die langen Winterabende verbrachte ich von nun an mit Enno. Wir beschäftigten uns mit wissenschaftlichen Arbeiten, plauderten oder unternahmen Spaziergänge in die Umgebung. Enno erzählte mir ihre Geschichte. Sie liebte Manny und war dessen Frau gewesen. Es verlangte sie sehnlichst danach, von ihm ein Kind zu haben, aber Jahr um Jahr verstrich, ohne dass ihr Wunsch in Erfüllung ging. Sie wandte sich an Nettie um Rat. Diese erforschte alle Umstände und gelangte zu dem kategorischen Ausspruch, dass Enno von Manny niemals ein Kind haben werde. Manny hatte sich allzu spät vom Knaben zum Mann entwickelt und allzu früh das angestrengte Leben eines Gelehrten und Denkers zu führen begonnen. Die übertriebene Tätigkeit seines Gehirns und dessen außerordentliche Entwicklung hatten von allem Anfang an die lebendigen Elemente der Vermehrung zerstört und erdrückt. Dies war nicht mehr gut zu machen. Nettis Urteil bedeutete einen furchtbaren Schlag für Enno, bei der die Liebe zu dem genialen Menschen und der starke Mutterinstinkt zu einem Streben verschmolzen waren, das sich nun als hoffnungslos erwies. Doch war dies noch nicht alles. Nettis Untersuchungen führten auch zu einem zweiten Ergebnis. Es zeigte sich, dass für Mannys gigantische geistige Arbeit, für die Entwicklung seiner genialen Fähigkeiten die größte Enthaltsamkeit vonnöten sei, dass er sich so wenig wie möglich den Liebkosungen der Liebe hingeben dürfe. Enno fühlte sich verpflichtet, Nettis Rat zu befolgen und konnte sich bald von dessen Richtigkeit überzeugen. Manny war wie neu belebt, er arbeitete mit größerer Energie als je zuvor. Neue Pläne entstanden mit außergewöhnlicher Schnelligkeit in seinem Kopfe. Er führte sie mit Erfolg durch und schien offensichtlich nichts zu entbehren. Enno, der ihre Liebe teurer war als das Leben, die aber das Genie des geliebten Menschen noch höher wertete als ihre Liebe, zog die Folgen dieser Erkenntnis. Sie trennte sich von Manny. Dieser war im Anfang äußerst erzürnt, fand sich jedoch bald mit der Tatsache ab. Der wahre Grund des Bruches war ihm vielleicht unbekannt. Enno und Nettie hielten ihn geheim, doch konnte man freilich nicht sicher wissen, ob nicht Mannys durchdringender Verstand die Ursache erraten hatte. Für Enno aber war nun das Leben so unsäglich leer. Das Unterdrücken ihrer Gefühle quälte sie derart, dass die junge Frau schon nach kurzer Zeit beschloss, Selbstmord zu begehen. Nettie, an die sich Enno gewandt hatte, schob die Tat, die sie verhindern wollte, unter verschiedenen Vorwänden immer wieder hinaus und benachrichtigte schließlich Manny. Dieser organisierte damals gerade die Expedition nach der Erde und sandte sofort eine Aufforderung an Enno, sie möge sich diesem bedeutsamen und gefährlichen Unternehmen anschließen. Es war schwer, dieser Aufforderung nicht Folge zu leisten. Enno nahm sie an. Eine Unmenge neuer Eindrücke halfen ihr, den Seelenschmerz zu überwinden, und zur Zeit der Rückkehr auf den Mars vermochte sie sich bereits so weit zu beherrschen, um als der heitere junge Dichter zu erscheinen, den ich auf dem Eteronev kennengelernt hatte. An der neuen Expedition hatte Enno nicht teilgenommen, weil sie fürchtete, sich allzu sehr an Menis Gegenwart zu gewöhnen. Aber die Angst um dessen Schicksal folterte sie in ihrer Einsamkeit, denn sie kannte genau die große Gefahr des Unternehmens. An den langen Winterabenden kreisten unsere Gedanken und wurde beständig um den einen Punkt des Weltalls, um jenen, wo unter der Glut der gigantischen Sonne, unter dem sengenden Hauch des Windes die beiden uns liebsten Wesen mit fieberhafter Energie ihre titanisch kühne Arbeit verrichteten. Dieser gemeinsame Gedanke und die gleichartige Stimmung brachten uns einander sehr nahe. Enno war mir mehr als eine Schwester. Schier selbstverständlich, ohne Kampf und ohne Erschütterungen, führte unsere Freundschaft zu einem Liebesverhältnis. Die unbeirrbar ehrliche und gütige Enno wich dieser Entwicklung nicht aus, wenngleich sie sie nicht angestrebt hatte. Sie beschloss nur, von mir kein Kind zu haben. Der Schatten einer leisen Trauer verdunkelte ihre Liebkosungen. Die Liebkosungen einer zärtlichen Freundschaft, die alles gestattet. Der Winter breitete seine kalten weißen Flügel über uns. Der lange Marswinter, ohne Tau, ohne Winde und Schneestürme, ruhig, starr wie der Tod. Wir beide fühlten kein Verlangen, nach dem Süden zu fliegen, wo um diese Zeit die Sonne glühte und die Natur ihr leuchtendes Gewand angelegt hatte. Enno sehnte sich nicht nach einer derartigen Natur, die so schlecht mit ihrer Stimmung harmoniert hätte, und ich floh fast vor neuen Menschen und neuen Umgebungen, denn die Gewöhnung an diese würde neue nutzlose Arbeit gefordert, neue Erschöpfung verursacht haben. Ich näherte mich ohnehin nur gar langsam meinem Ziel. Unsere Freundschaft eignete etwas seltsam Gespenstisches. Liebe, die Herrschaft des Winters, Sorgen und angstvolle Erwartung. Ende von Abschnitt 22.